ein riesiges Grab. Und da musst auch er hinab, von den Gipfeln seiner Wut, von den Gletschern aus, gewonnener Traurigkeit. Seht den